Fragment 016. Stinkende Würmer schlängeln sich über den Asphalt. Pocken und Narben überziehen dich. Kalt, gedämpft dein Atem. Anonymität der Masse versinkt im Zwangsindividualismus. Du bist zu gescheitert für jeden. Maßanfertigung der Gesellschaften. Immer für alles offen, verschlingst du jeden Neuankömmling, spuckst ihn wieder aus, wenn du keine Lust mehr hast. Wie gewonnen, so zerronnen. Das Motto der noch im utopischen Spiel der Wirklichkeit befindlichen. Jeden Morgen erwürgst du mich, erdrückst meinen Körper mit deinem Wahn. Du brauchst mich zum Leben und ich dich, um langsam zu sterben. Geschäftssymbiose, Geschäftssymbiose, Geschäftssymbiose, Geschäftssymbiose, Geschäftssymbiose, sterben.